Das Notmaßnahmekomitee der TVRK für die Rettung der Opfer der gewaltsamen Entführung richtete am 22. Mai an die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye ein Protestschreiben in Bezug darauf, dass die südliche Seite die in Gruppe entführten TVRK-Bürgerinnen weiterhin zurückhält. Darin hieß es: Wie schon bekannt ist, hat das südkoreanische Informationsamt am 5. April Angehörige der Belegschaft eines TVRK-Restaurants in Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang am hellen Tage in Gruppe nach Südkorea entführt. Diese Gräueltat ist eine grobe Verletzung der Würde und Souveränität der TVRK und eine schwere politische Provokation gegen sie. Dieser große internationale Terror, der ganz durch die Einmischung der südlichen Behörden planmäßig und organisatorisch begangen wurde, ist eine Tat gegen Menschlichkeit und Menschenrecht und zerstört friedliche und einträchtige Familien. Seit der Entführung der jungen Frauen sind schon über 40 Tage vergangen. Die Eltern, die von ihren Töchtern gewaltsam getrennt wurden und von denen nichts gehört haben, empören sich über die Barbarei der südlichen Behörden und verlangen von ihnen die sofortige Zurückschickung ihrer Töchter. Durch verschiedene Wege stellte die nördliche Seite an den Süden die Forderung, sich für die Gruppenentführung zu entschuldigen und die TVRK-Bürgerinnen unbedingt zurückzuschicken und die Beteiligten an der Entführung streng zu bestrafen oder dem Gericht der TVRK zu übergeben. Jedoch redet die südliche Seite absurd von freiem Willen und Widerspiegelung der Zuneigung und lehnt hartnäckig die gerechte Forderung der nördlichen Seite ab. Die nördliche Seite verlangt nochmals nachdrücklich von der südlichen Seite, sich für die beispiellose verbrecherische Gruppenentführung zu entschuldigen, sofort und bedingungslos die TVRK-Bürgerinnen zurückzuschicken, die Beteiligten an der Gräueltat der Entführung und deren Hintermänner hart zu bestrafen oder dem Justizorgan der TVRK zu übergeben. Dringend sollen sofortige und praktische Maßnahmen dazu getroffen werden, dass die Eltern der Opfer über Panmunjom nach Seoul fahren und ihre Töchter abholen.